Paola, es ist schon nach 8:30. Paola. Oh, wieso bist du denn schon auf, Mo? Es ist Sonntag. Totensonntag. Ach ja, aber wir brauchen doch erst 11 auf dem Friedhof zu sein. Komm wieder ins Bett. Ein bisschen schmusen. Ich muss noch die Blumen für Massimina abholen. Oh, Mo. Letzte Nacht warst du ein wilder Stier. Mach's nochmal, Mo. Zeig's mir. Los, komm. Willst du nicht für dein Examen lernen? Die Prüfung ist doch schon nächste Woche. Ach, was soll ich mit so einem Architekturdiplom anfangen? Schließlich haben wir genug Geld. Und Mama wird Massimina sowieso bald in der Gruftgesellschaft leisten. Dann bist du der Boss der Firma und alles läuft von selbst. Du hängst deine berufliche Zukunft an den Nagel? Na gut, dann lass uns ein Kind bekommen. Nicht im Traum. Das kann gut noch ein paar Jährchen dauern. Und was willst du in der Zwischenzeit machen? Spaß haben. Während ich mich in der Firma abschufte. Ich dachte, das wolltest du so. Du bist doch vor Freude fast aus dem Anzug gesprungen, als Mama den Schlaganfall bekam. Kommst du jetzt ins Bett, Mo? Nein, ich fahre noch beim Weingut vorbei. Wir treffen uns auf dem Friedhof. Ach, Morris, manchmal bist du wirklich langweilig. Mr. Duckworth wird verfolgt. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Tim Parks. Aus dem Englischen von Sabine Lohmann. Hörspielbearbeitung Sabine Grimkowski. Da, wo Verona am schönsten ist, teilst du mit Paola Bett und Luxus. Doch dein Verbrechen, es lässt dich nicht los. Massima spricht zu dir in deinem Kopf. Und eigentlich wolltest du nur Gutes tun, Arbeit vergeben. Expansion. Das krumme Geschäft bleibt nicht lang verdeckt und der Inspektor wühlt in deinem Dreck. Etwas läuft schief, fliegst du noch auf, du ziehst die Notbremse, nimmst es in Kauf. Ganz aus Versehen über Leichen zu gehen, du musst entscheiden, du oder sie. Es schlummert in dir. Die Ehe mit Paola war von Anfang an ein Fehler gewesen. Natürlich genoss ich den Luxus, der damit verbunden war. Dieses schicke neue Apartmenthaus am Stadtrand, Wolljacke von Armani, Kaschmirmantel, mein kleiner weißer Mercedes. Aber Paola mit ihrer verfluchten Überheblichkeit ging mir gehörig auf die Nerven. Vom Sex konnte sie nicht genug kriegen. Am Anfang stand ich den sexuellen Experimenten durchaus aufgeschlossen gegenüber, aber schon bald hatte ich von ihren Obszönitäten die Nase voll. Paola besaß nichts von der Mädchenhaftigkeit und süßen Naivität, die ich an Massimina so geliebt hatte. Ach, Massimina, warum musste sie nur sterben? Immerhin konnte ich froh sein, dass die Ermittlungen zu ihrem Tod ziemlich schnell eingestellt wurden. Paola hatte die Idee mit der Heirat, nicht ich. Ihre Schwester Antonella musste aufgrund einer ungeplanten Schwangerschaft in aller Eile mit Bobbo verheiratet werden, dem Erben der größten Hühnerfarm im Land. Paola meinte, es würde die ganze Familie wunderbar ärgern, wenn man eine Doppelhochzeit daraus machte. Außerdem würde es Bobbo daran hindern, sich das Weingut der Trevisans ganz unter den Nagel zu reißen, denn Mama müsste mir als Familienmitglied auch eine einflussreiche Stellung zuteilen. Aber Mama bekam aufgrund der Aufregung während der Zeremonie im Standesamt einen Gehirnschlag und war seitdem halbseitig gelähmt. Antonella erlitt daraufhin eine Fehlgeburt. Bobbo riss kurzerhand die Geschäftsleitung an sich und wies mir ein Büro im Stadtzentrum zu, wo ich Kunden für die Firma gewinnen sollte. Die Situation war nicht wirklich zufriedenstellend und Bobbo hatte seine Vorbehalte gegen mich nicht unbedingt überwunden. Vorsitzende der Lega Nord feiert den Sieg seiner Partei bei den Landeswahlen. Lega Nord, Ich fuhr den Wagen direkt vor die Büroeingangstür und parkte ihn so, dass ich durch die Tür hechten konnte, ohne dass die Bestie mich erwischte. Bobo hatte den Dobermann angeschafft, um das Weingut zu schützen. Mir war nicht klar, was da geschützt werden sollte und vor wem. Der Wein, den die Familie Trevisan herstellte, galt als einfacher Tafelwein. Der Absatz ging stetig zurück. Man musste ein bisschen Schwung in den Laden bringen. Mein Bestreben ging in Richtung Expansion. Den Markt erweitern, die Werbung professionalisieren. Davon wollte Bobo jedoch nichts wissen. Was machst du hier? Ciao, Bobo. Wie geht's? Heute ist Feiertag und es ist nicht dein Büro. Ich habe einen riesen Auftrag für uns und wollte wissen, ob wir noch genügend Flaschen auf Lager haben. Frag mich doch. Du hast schon genug am Hals. Wie groß wäre denn der Auftrag? 4.000 Kisten. Für Doorways, eine englische Ladenkette. 4.000? Das schaffen wir unmöglich. Wir könnten was zukaufen. Das machen wir grundsätzlich nie. Ich hätte da eine Idee, wie wir die Produktion ankurbeln könnten. Das ganze Land schwimmt ja förmlich in spottbilligem Landwein, den kein Mensch trinken will. Den kaufen wir ganz billig ein und verschneiden ihn mit unserem. Das merkt niemand. Und dann stellen wir unter der Hand ein paar von diesen illegalen Einwanderern als zusätzliche Arbeitskräfte zum Abfüllen und Verpacken ein. Was? Diese Leute sind keineswegs kulturlos, sondern durchaus manierlich. Besonders die Senegalesen. Wir tun ein gutes Werk und sie werden uns dankbar sein. Wenn irgendwas schief geht, werden wir die Arbeiter sofort wieder los. Ich weiß nicht. Ich würde diesen Immigranten gern irgendwie helfen. Ich meine, ich als Engländer weiß, wie man sich als Außenseiter fühlt. Und für die Firma wäre es ein Gewinn. Naja, zumindest könnten wir die Maschinen auch nachts auslasten. Genau. Die Immigranten wären bestimmt bereit, niedrigere Löhne zu akzeptieren. Und vielleicht bekommen wir noch einen staatlichen Zuschuss. Denn letzten Endes haben ja alle was davon. Die Fensterrahmen sind undicht. Das Haus wird im Winter eiskalt sein und nur äußerst kostspielig zu beheizen. Es gibt keine Heizung. Und bevor an ein Kaminfeuer zu denken ist, müssen die Schornsteine erneuert werden. Aber der Blick auf Weinberge und Zypressen ist einzigartig. Ich hatte mir etwas Wohnliches erhofft. Forbes war ein pensionierter Engländer, Cambridge-Absolvent, hochgebildet und kultiviert, aber wegen seiner mageren Rente ständig in Geldnöten. Wollen wir nach oben? Er hatte vor, Ferienkurse für englische Internatsschüler anzubieten. Vorsicht. Ein bisschen Italienisch und Kunstgeschichte in angenehmer Umgebung. Ihm fehlten nur die Mittel, ein geeignetes Anwesen zu erwerben. Ich hatte ihm mein Projekt vorgestellt, das ihm sein Vorhaben ermöglichen würde. Auf Kosten der Firma würde ich ein Haus mieten, das zur Unterbringung der Immigranten genutzt würde. Forbes könnte ihnen ein bisschen Italienisch beibringen. Da es sich um Saisonarbeiter handelte, wären sie in absehbarer Zeit wieder weg und das Haus stünde Forbes dann für seine Internatsschüler zur Verfügung. Zuerst sträubte er sich. Ich hatte eigentlich nicht die Absicht, eine Art Heim für afrikanische Schichtarbeiter zu eröffnen. Aber angesichts seiner klammen Kasse willigte er schließlich ein. Nördlich von Verona in Marzana hatte ich ein Anwesen gefunden, das wir nun besichtigten. An allen Ecken und Enden bröckelte der Putz. Eine kalte Steintreppe führte hinauf zu den Schlafzimmern, die nur wenig Mobiliar zu bieten hatten. Fiat experimentum in corpore vili. Wir müssen uns auf ein Experiment in Körperertüchtigung gefasst machen. Wie meinen? Kein Wasser. Mit ein paar Renovierungsarbeiten wird das schon. Eines sollten Sie noch wissen, es sind alles Jungs. Aha. Nun, das dürfte kein Hindernis sein. Ich beuge mich Ihrem Vorschlag. Wir sollten die Unterkunft Villa Caritas nennen. Finden Sie nicht? Das wäre immerhin nicht unpassend. Nachdem ich Forbes zu Hause abgesetzt hatte, verharrte ich eine Weile im Auto und dachte darüber nach, was mir vor einigen Tagen auf dem Friedhof widerfahren war, nachdem ich Blumen auf Massiminas Grab niedergelegt hatte. Aus dem goldschimmernden Oval des Fotorahmens, der in den Marmor der Familiengruft der Trevisans eingelassen war, hatte Mimi mir zugeblinzelt. Ganz eindeutig, das hatte sie getan. Und seitdem redete sie gelegentlich mit mir. Massimina, kannst du mich hören? Sieh, Mari, sieh. Das Leben ist doch letztlich ein Wettkampf. Und man muss immer dafür sorgen, dass man die Nase vorn behält. Habe ich nicht recht, Mimi, Kara? Natürlich. Hilf mir bitte, das Richtige zu tun, Mimi. Zeig mir den Weg der Gerechtigkeit. Ich bin bei dir, Mori. Die Ampel beim Friedhof sprang auf Rot. Ja, ja. Wie immer an dieser Stelle eilte Kwame, ein großer, schwarzer Senegalese, mit einem Wassereimerchen auf dem Mercedes zu, um die Scheiben zu putzen. Ich kannte den Jungen, weil ich ihm geholfen hatte, beim Meldeamt eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Er und ein Dutzend anderer Immigranten pflegten auf dem Friedhof in leeren Grabnischen zu übernachten. Ich machte ein Zeichen mit der Hand, dass er zu mir in den Wagen steigen sollte. Ja. Hey, Kwame, wie viele seid ihr eigentlich in eurer Putztruppe? 10, 11, 12. Kommt auf den Tag an und auf die Polizier. Ihr seid nicht nur aus dem Senegal, oder? Nein, auch aus Marokko, Ägypten und Ghana. Und es sind alles brave Jungs? Woher soll ich das wissen? Aber doch wenigstens zuverlässig. Die Sache ist nämlich die, ich habe einen Job für euch und eine Unterkunft dazu. Wir kaufen dir jetzt eine anständige Jeans und einen Pullover und dann stelle ich dich meinem Geschäftspartner vor. Bobo und Antonella wohnten in einem Vorstadtghetto für Reiche. Stacheldrahtbewehrte Mauer, elektronisch gesichertes Stahltor. Ciao, Antonella. Ich möchte Bobo sprechen. Bobo ist im Büro, wie immer um diese Zeit. Aber da habe ich ihn nicht angetroffen. Ach so? Naja, vielleicht ist er mal kurz rausgegangen. Ich bin gerade dabei, für Don Lorenzo Kleider auszusortieren, für die Armen. Ah, das hier ist Kwame, einer unserer neuen Arbeiter in der Versandabteilung. Kwame, dies hier ist die Frau von meinem Partner, Signora Pusenato. Mhm. Piacere. Bobo hat mir nicht gesagt, dass wir neue Arbeiter einstellen. Wirklich? Du hast nichts davon gewusst? Wozu soll das gut sein? Naja, ich habe da einen Riesenauftrag von einer englischen Ladenkette an Land gezogen. Deshalb müssen wir eine Menge Wein zukaufen. Zum Verpacken brauchen wir zusätzliche Arbeitskräfte und die setzen wir als Nachtschicht ein. Aber wir haben noch nie was zugekauft. Ach du je, hoffentlich habe ich jetzt nichts Falsches gesagt. Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen, was man sagen darf und was man besser verschweigt. Der eine Safe, schön sichtbar im Büro, der andere hinter dem Sicherungskasten. Die eine Buchhaltung schwarz auf weiß in den Akten, die andere hinter Codeworten versteckt im Computer. Was? Alle wissen Bescheid, aber man darf nicht darüber reden. Ich finde das ziemlich kompliziert. Unsere Familie hat... Weißt du, wenn man die Idee mit dem Zukaufen mal akzeptiert hat, sieht man, dass es nur Vorteile bringt. Und wir können etwas für diese armen Kerle tun. Ein Haus als Unterkunft für sie habe ich schon gefunden. Davon haben sie viel mehr als von einer Kleidersammlung. Sprich doch mal mit Don Lorenzo. Vielleicht würden einige von ihnen gern seinen Katechismusunterricht besuchen. Und Bobo ist tatsächlich mit all dem einverstanden? Ich lasse dir eine Kopie von dem Vertrag mit Doorways da. Wenn er die Gewinne sieht, muss er die Sache einfach gutheißen. Und wir helfen damit solchen armen Teufeln wie Kwame hier. Na? Schließlich macht der Kapitalismus nur Sinn, wenn man andere an seinem Reichtum teilhaben lassen kann. Findest du nicht? Doch. Ja, klar. Morris, ich muss mit dir reden. Lange kann das nicht mehr so weitergehen mit den krummen Touren. Was willst du? Wir streichen satte Gewinne ein. Die Kunden sind zufrieden. Gerade kommt ein Fax mit einer neuen Bestellung. Dann schickst du eine höflich formulierte Absage zurück, aus der hervorgeht, dass der diesjährige Jahrgang erschöpft ist und sie bis zur nächsten Ernte warten müssen. Hör zu, Bobo. In den letzten 6 Wochen haben wir mehr Profit gemacht als im gesamten Restjahr. Wieso kannst du das nicht ein bisschen relaxter sehen? Wenn die Guardia di Finanza uns auf die Schliche kommt, machen sie uns den Laden dicht. Und warum sollten sie uns draufkommen? Ein paar von unseren Angestellten sind schon am Mosern. Sie würden lieber selber Überstunden machen. Andere mögen einfach keine Farbigen. Sie wollen, dass die wieder verschwinden. Es braucht ja nur einer, einen anonymen Brief zu schreiben, um uns reinzureißen. Das ist aber nicht besonders christlich. Und die von der Guardia di Finanza sind doch für dich kein Problem. Führ sie einfach genauso hinters Licht wie die Schnüffler von der Umsatzsteuer im letzten Juni. Was? Wie soll ich das denn angestellt haben? Komm schon, Bobo. Gib es zu. Jeder weiß, dass man sich in diesem Land lächerlich macht, wenn man brav seine Steuern zahlt. Bist du nur dagegen, weil die Idee von mir stammt? Okay, 2000 Kisten liefern wir noch. Aber dann ist Schluss. Übrigens, wusstest du schon, dass Antonella jetzt Englisch lernen möchte? Oh, es wäre mir ein Vergnügen, ihr Unterricht zu geben. Wie es scheint, hat sie schon einen Lehrer gefunden. Ist ein komischer Kauz, der Mann. Na prima. Humor ist immer nützlich beim Unterrichten. Er kennt dich. Ich glaube, du hast auch schon mal von ihm erzählt, als du das erste Mal wegen Massimina bei uns warst. Er heißt Stan. Oh, Stan. Tatsächlich. Ich fürchte, als Lehrer taugt er nicht besonders viel. Mag sein. Aber dafür hat er gute Geschichten auf Lager. Antonella hatte mich angerufen, um mich und Paola zu einem kleinen Abendessen in Bobos Luxuswohnung zu bitten. Es war das erste Mal, dass ich außerhalb von formellen Familienfesten, bei denen sie mich schlecht ausschließen konnten, zu einem Essen eingeladen wurde. Ich nahm es als Zeichen, dass ich jetzt als vollwertiges Familienmitglied akzeptiert wurde. Mit einem riesigen Strauß in der Hand stand ich vor ihrer Tür. Hi Kumpel, wie geht's? In Bobos Flur begrüßte mich eine lächerliche Figur mit rötlichem Spitzbärtchen, Hakennase und fizzligem Haarkranz um die Halbglatze. Na, alter Junge, Stan, du machst dein Gesicht. Der Letzte, dem ich hätte begegnen wollen. Die Überraschung ist ja wohl gelungen, er hatte mich was? Damals unglücklicherweise mit Mimi gesehen. Komm doch rein. Erst auf der Piazza in Verona, dann auf dem Bahnhof in Rom, an dem Tag, als ich das Lösegeld abgeholt hatte. Lange nicht gesehen, was? Ist bestimmt 3 Jahre her. Ich habe gedacht, ihr habt sicher manchmal Heimweh und wollt euch ein bisschen austauschen. Stan ist Kalifornier. Oh, wie gerne würde ich mal nach Amerika fliegen. Ist bestimmt interessanter als England. Nehmt doch Platz. Wir wollen essen. Mögen Sie das italienische Essen, Stan? Ich liebe es. Besonders Lasagne. Greifen Sie zu. Nehmen Sie eine doppelte Portion. Sie wirken ja ganz ausgehungert. Wie ist es denn in Kalifornien? Gibt es da schöne Strände? Die Strände sind umwerfend. Haushohe Wellen, wow. Jede Menge sportliche Aktivitäten und abends die Barbecues. Aha. Man sitzt am Lagerfeuer zusammen, einer spielt Gitarre, schön. In der Flasche geht 3 um. Nach und nach verzieht man sich paarweise in die Dünen. Antonella ist eigentlich dafür, in den Ferien in die Türkei zu fahren, aber Kalifornien scheint mir lohnender, wenngleich auch teurer. Hey Mo, alter Kumpel. Du bist ganz schön blass um die Nase. Ja, wirklich, Morris. Du isst ja kaum was. Möchtest du dich hinlegen? Ist dir nicht gut? Nicht der Rede wert, wenn ich nur ein Glas Wasser haben könnte. Wie unaufmerksam von mir. Du Armer, wenn dir schlecht ist, dann sollten wir vielleicht doch lieber heimfahren. Da fällt mir ein, Morris, du warst doch auch schon mal in der Türkei, nicht wahr? Ich? In der Türkei? Wann denn? Nee. Er wollte erst mit uns fahren, ist aber in letzter Minute abgesprungen. Ich glaube, unser Goldjunge war sich zu fein für so einen ollen Campingbus, ne? Aber hast du nicht gesagt? Ja, in dem Sommer, als unsere arme Massimina... Hast echt Schwein gehabt, dass du nicht mit von der Partie warst. Wir haben die verdammte Kiste voll in den Graben gesetzt. Weißt du noch, Mo, was ich für einen fetten Gips am Bein hatte, als wir uns in Roma Termini getroffen haben? Komm, wir gehen, Mo. Roma? Du bist ja aschfahl. Ich bin mir sicher, dass du in der Türkei warst, Morris. Genau. Du hast ja extra aus Ankara angerufen, als... Als Mimi verschwunden war. Aber ja, ich war tatsächlich in Ankara. Ich hab's dir nur nicht sagen wollen, Stan, weil ich dachte, du würdest es mir vielleicht übel nehmen, dass ich nicht mit euch gefahren bin. Da waren welche dabei, die ich absolut nicht riechen konnte. Du bist echt gefahren? Ist ja ein Ding. Aber hör mal, wegen mir musst du dir keine Gedanken machen, Mann. Das kratzt mich doch nicht. Als Ferienziel kann ich die Türkei allerdings nicht empfehlen. Du wolltest mit der Tussi allein sein, mit der ich dich am Bahnhof gesehen habe, oder? Das verstehe ich doch, Mann. Unsinn. Das war eine Zugbekanntschaft. Und jetzt gehen wir. Kommst du, Paola? Oh, du sexy Schmusekater. Mein Gott, wie du dich verstellen kannst. Ich habe sofort gemerkt, auf was du aus bist. Dein Fuß unter dem Tisch, du hast mich ganz verrückt gemacht. Soll ich dir gleich im Auto einblasen? Am nächsten Morgen, während ich in mein Büro fuhr, dachte ich, dass eine explosive Vergangenheit doch auch etwas für sich hatte. Gefahr machte das Leben eindeutig spannender, intensiver. Und manchmal war es auch ganz nett, ein perverses kleines Luder wie Paola zur Frau zu haben. Pronto. Mo, hör zu. Antonella hat angerufen. Die Pflegerin hat sie benachrichtigt. Mama ist tot. Was? Ja. Sie hat Antonella angerufen? Ja. Warum nicht dich? Mann, Herrgott, für solche Pingeligkeiten ist jetzt wirklich nicht der Moment. Pass auf, du musst sofort in Mamas Villa nach Quinzano rüberfahren und das Testament holen. Ich komme zu Hause vorbei und hole dich ab. Nein, dazu reicht die Zeit nicht. Du musst dahin, bevor Bobo dort aufkreuzt. Er darf es nicht in die Finger kriegen. Warte mal, ich halte ihn am Straßenrand. Weißt du denn, wo das Testament ist? Ja, sieh erstmal in ihrem Schreibtisch nach. Aber das Wichtigste ist der Schlüssel zu ihrem Safe bei der Bank. Den findest du in einem Medaillon unten in ihrem Nähkorb im Esszimmer. Schnapp dir den Schlüssel, um sicherzugehen, dass die anderen keine krummen Touren versuchen. Okay, Mo? Es wäre besser, wenn du dabei wärst. Bin ich aber nicht. Ich schlängelte mich durch den dichten Berufsverkehr, um zu der schmalen Hügelstraße zu kommen. Paola? Nein, hier ist Forbes. Ist was mit dem Haus? Ja. Es ist gerade etwas ungünstig. Ich bin wahnsinnig in Eile. Was ich Ihnen sagen wollte, hier sind leider ziemlich dramatische Entwicklungen eingetreten. Gut, ich höre. Die Sache ist die, Ihr Freund Bobo hat gestern alle Arbeiter fristlos entlassen. Was? Ja, in den frühen Morgenstunden ist er im Weingut aufgetaucht und hat alle Jungs kurzerhand gefeuert. Ja, aber... Ausgezahlt hat er sie auch. Asedin und Faruk haben schon ihr Zeug gepackt und sind weg. Aber verdammt nochmal, warum denn bloß? Wie es aussieht, hat es heftigen Ärger gegeben wegen irgendwas, das schon eine ganze Weile verkehrt lief. Aber genaueres habe ich aus ihnen nicht rausbekommen. Was soll ich denn jetzt? Passen Sie auf. Sie sagen denen, dass sie auf jeden Fall bleiben sollen, bis ich mich selbst um die Sache kümmern kann. Bobo hat kein Recht, die Leute zu feuern, ohne mich zu fragen. Es war so gegen 7 Uhr. Da habe ich sie tot vorgefunden. Ich muss wohl 1-2 Stunden eingenickt sein. Es war eine anstrengende Nacht. Das glaube ich gern. Sie hätten vielleicht schon früher anrufen sollen. Ich wollte nicht so früh stören. Dann bringen Sie mich mal zu ihr. Sie liegt auf dem Bett. Als ich den bleifarbenen Leichnam von Signora Trevisan auf dem Leintuch ruhen sah, musste ich daran denken, dass Massimina in diesem Bett zusammen mit ihrer Mutter geschlafen hatte. Ich muss noch warten, bis der Arzt da war, bevor ich ihr das Kinn hochbinden kann. Ich werde dich nie vergessen, Mimi. Wie bitte? Ich muss mal eben runtergehen und einen Anruf erledigen. Könnten Sie bitte hier bei ihr warten, bis ich zurück bin? Ich möchte nicht, dass sie so allein da liegt. Ja, sicher. Ich eilte die Treppe hinunter in den Salon. Der Nähkorb stand in der Ecke neben ein paar Gummibäumen. Auf der Suche nach dem Medaillon fand ich darin Wäsche, die gestopft werden sollte, einen abgetakelten Hüftgürtel, einen verwaschenen Schlüpfer und einen großen Büstenhalter mit zerfransten Trägern. Ganz unten lag das Medaillon. Neben dem Tresorschlüssel enthielt es auch ein Foto von Massimina. Ach, Mimi, du wirst immer bei mir sein. Morris? Ja, Mimi. Morris? Was tust du hier? Antonella? Ja. Ich... Paola hat mich angerufen. Ich bin gleich hergefahren, um Mama die letzte Ehre zu erweisen. Und sie hat mich gebeten, diesen Schlüssel zu holen, damit wir so bald wie möglich die Unterlagen im Banksafe überprüfen. Oh, schrecklich. Es ist alles so schrecklich. Komm her, Antonella. Oh, arme Mama. Arme, arme Mama. Ohne sie werde ich mich so allein fühlen. Vielleicht ist es ja am besten so. Sie ist von ihrem Leiden erlöst. Ich verstehe dich. Ich habe mich auch so gefühlt, als meine Mutter starb. Und dann noch einmal, als Massimina von uns gegangen ist. Du bist wirklich lieb, Morris. Ich bin froh, dass du da bist. Bobo hat gesagt, er könne nicht sofort kommen. Es gäbe Probleme im Büro. Er ist so rücksichtslos, mich in dieser Situation allein zu lassen. Wir werden uns mit dem Notar in Verbindung setzen müssen wegen des Testaments. Wegen des Testaments? Ja, ich denke an die Firma. Soweit ich weiß, sind wir gesetzlich verpflichtet, innerhalb einer bestimmten Frist den Besitzerwechsel zu melden. Keine Sorge, Bobo hat es zu Hause im Safe liegen. Du bist so fürsorglich, Morris. Nein. Und, Ja? Mama hat doch ihr Erbe gleichmäßig unter beiden Töchtern aufgeteilt, oder? Natürlich. Mama hat niemals eine von uns vorgezogen. Oh, povera Mama. Pronto? Hör zu, Paola. Das Testament ist bei Bobo. Nein. Aber Antonella ist sicher, dass das Erbe zu gleichen Teilen zwischen euch aufgeteilt wird. Stimmt das? Aber klar, wie sie es sagte, klang es wie ein Naturgesetz. Mo, heute Nacht mache ich dir die Hölle heiß. Du wirst mir zeigen, wie scharf dich der Reichtum macht. Warum nicht gleich in ihrem Bett? Was? In wessen Bett? In dem von deiner Mutter. Mo, manchmal bist du sonderbar. Es ist schon eigenartig, was dich antörnt. Ich fuhr zum Weingut, um mit Bobo über die Entlassung unserer Arbeiter zu sprechen. Quame kam mir entgegen. Der Dobermann lag zum Glück an der Kette. Er hat einen bösen Geist in sich, Le Chien, der Hund. Was ist los bei euch, Quame? Alles finster im Moment, Boss. Der Alte ist stinksauer auf Asdin. Wer? Forbes? Warum denn? Ich dachte, Sie wissen Bescheid, Boss. Also, Asdin hat mit Faruk... Ja? Der war doch der kleine Liebling vom Alten und... Jetzt sind sie beide weg. Das klären wir später. Jetzt sprechen wir erstmal mit Bobo. Okay. Der dreckige Neger hat hier nichts zu suchen. Raus! Aber wieso denn? Ich möchte, dass er bleibt. Jetzt, da Mama gestorben ist und ich vollends zu einem gleichberechtigten Partner in der Firma geworden bin, habe ich mich entschlossen, Kwame zu meinem persönlichen Assistenten auszubilden. Ich will, dass der Neger hier verschwindet. Und zwar sofort. Mach dir nichts draus. Warte vor der Tür auf mich. Okay. Es dauert nicht lange. Und dich will ich auch nicht mehr sehen. Hast du verstanden? Raus! Erklär mir doch mal, warum du die ganze Nachtschicht gefeuert hast. Ich hab die Nase voll von dir und deinen verrückten Einfällen. Ich will dich nicht mehr in der Firma haben. Das ist juristisch gesehen unmöglich. Als Paolas Mann gehört mir jetzt die Hälfte der Firma. Es kann sein, dass wir uns nicht verstehen, Bobo, aber darunter müssen doch die armen Jungs nicht leiden. Für die geht's ums Überleben. Ja, die armen Jungs. Als ich letzte Nacht hier reinkam, habe ich zwei von ihnen bei einem obszönen Akt erwischt. Was meinst du damit? Und wieso kommst du überhaupt mitten in der Nacht hierher? Arschgefickt haben sie, wenn du es genau wissen willst. Was? Wer? Darauf kommt es doch wohl nicht an. Natürlich kommt es darauf an. Ich bin absolut einverstanden, die beiden zu feuern. Ich hätte sie auch aus der Villa Caritas rausgeschmissen. Solche Elemente muss man aus der Gruppe entfernen. Die sind doch alle so. Alle, stockschwul. Wahrscheinlich AIDS verseucht. Es war höchste Zeit, sie loszuwerden. Bobo, du wirst mich ab jetzt bei allen Entscheidungen konsultieren. Gar nichts werde ich. Du wirst verschwinden oder ich gebe der Polizei ein paar wichtige Hinweise zum Mord an Massimina. Was? Wie du weißt, haben wir gestern Abend von Stan erfahren, dass du nicht mit ihm in der Türkei warst und dass er dich in Rom auf dem Bahnhof getroffen hat. Und zwar genau an dem Tag, als das Lösegeld abgeholt wurde. Ich habe in dieser Akte hier alle Dokumente zu Massiminas Entführung gesammelt. Da sind auch die Erpresserbriefe drin. Deshalb bin ich heute Nacht hierher und habe alles durchgeguckt und überprüft. Ich habe doch schon erklärt, dass ich ohne Stan in die Türkei gefahren bin. Und was das Datum angeht, da würde ich einem Chaoten wie Stan nicht trauen, dass er sich daran erinnert. Morris, hör auf. Liebster. Alles passt. Da war sie wieder. Du bist so süß. Mimi, Stimme. Kurz danach wurde Massiminas Leiche in Sardinien gefunden. Und es passt alles zusammen. Du warst mein einziger Geliebter. Ich habe die Erpresserbriefe mit deiner Handschrift verglichen. Aber sie waren doch nicht mit der Hand geschrieben. So? Woher weißt du das denn? Weil ich die Briefe geschickt habe, natürlich. Das heißt... Mimi und ich haben sie zusammengeschrieben. Wir haben die Sache gemeinsam geplant, um ihre Mutter ins Auszuwischen, weil sie uns trennen wollte. Deshalb sind wir nach Rom durchgebrannt. Und wir wollten auch wieder zurückkommen, als wir gemerkt haben, dass Mimi schwanger war. Aber in Sardinien ist sie leider von einem Felsen gestürzt. Ich glaub dir kein Wort. Wir sollten die Sache auf sich beruhen lassen. Es würde Paola und Antonella nur unnötig belasten, das alles wieder aufzurühren. Ich denke, Inspektor Marangoni wäre sehr interessiert an deinen Ausführungen. Mimi. Ja, Mori. Ich bin bei dir. Gut, komm. Bringen wir es hinter uns. Ich rufe den Inspektor an. Ich habe sowieso seine Nummer. Mori, mach schon, bevor es zu spät ist. Ich habe Bobo immer gehasst. Von Anfang an ist er gegen uns gewesen. Er ist schuld, dass es so weit gekommen ist. Er ist verantwortlich für meinen Tod. Im Grunde hat er mich getötet. Mori! Hallo? Tu es! Hallo, Polizier! Ich riss Bobo den Hörer aus der Hand, knallte ihn auf den Tisch. Bist du verrückt geworden? Plötzlich ging alles ganz schnell. Ich warf den Stuhl um. Bobo ging zu Boden. Dann packte ich seinen Kopf und schlug ihn mehrmals auf die Fliesen. Ah. Hey, Mann. Sie haben ihn umgebracht. Il est mort. Mimi, ich habe es für dich getan. Nur für dich. Hey, Mann, das wird Ärger geben. Los, hol den Wagen. Halt direkt vor der Tür und mach den Kofferraum auf. Kapiert? Nein, warte. Wir nehmen seinen Wagen. Hier sind die Schlüssel. Hier. Der Junge hatte die Komplizenrolle ohne zu zögern angenommen. Das war gut, denn ich hatte kurz überlegt, ob ich ihn auch umbringen musste. Aber einen 2-Meter-Hühn bringt man nicht einfach so um. Ich durfte jetzt nicht die Nerven verlieren. In Bobos Jackentasche fand ich eine Postkarte. Darauf waren ein paar Worte gekritzelt. Bobo, mein Liebster, der Morgen danach ist immer ein Traum. Du, mir ist, als ob du noch in mir wärest. Deine Bimbetta. So ein heuchlerisches Schwein. Ehebrecher. Ich schob die Karte in den Poststapel auf dem Schreibtisch und steckte die Erpresserbriefe aus der Akte in meine Manteltasche. Den Ordner legte ich wieder in die Schublade, aus der Bobo ihn hervorgeholt hatte. Dann packte ich Bobo unter den Achseln und schleifte ihn zur Tür. Draußen wartete Kwame in Bobos weißem Audi. Wir verfrachteten den Toten in den Kofferraum. Ich schickte Kwame mitsamt der Fracht zum Friedhof. Das war immer noch der beste Ort, wenn man eine Leiche zu verscharren hatte. Er sollte den Wagen dort stehen lassen, bis wir uns um die Entsorgung des Toten kümmern konnten. Ich wartete noch 10 Minuten, dann rief ich die Polizei und gab an, dass ich das Büro verwüstet vorgefunden hätte und Bobo verschwunden sei. Danach fuhr ich wieder zur Villa Trevisa. Oh, Morris, es ist alles so schrecklich. Mama ist tot und jetzt wird Bobo vermisst. Gibt es irgendwelche Blutspuren im Büro? Schon, ja. Aber nicht viele. Nur ein Fleck auf dem Fußboden. Oh mein Gott. Warum muss das alles auf einmal passieren? Der Inspektor spricht gerade mit Paula in der Küche. Bobo muss sich sehr mannhaft gefährt haben. So chaotisch, wie es im Büro aussah. Du solltest stolz auf ihn sein. Inspektor Marangoni will dir ein paar Fragen stellen, Morris. Ich habe der Polizei am Tatort schon alles zu Protokoll gegeben. Aber bitte setzen Sie sich doch. Ich habe noch die eine oder andere Zusatzfrage. Signor Posenato hat kurz vor dem Überfall die Polizei angerufen, aber der Anruf wurde unterbrochen. Der Beamte in der Zentrale meinte, jemand sei bei Posenato gewesen, denn er hörte ihn noch sagen, bist du verrückt? Das lässt darauf schließen, dass er diese Person gekannt haben muss. Jetzt möchte ich von Ihnen wissen, wer dieser Angreifer war, Signor Duckworth. Ich könnte es sich um eine Entführung handeln? Wohl kaum. Sagen Sie uns einfach, was Sie vermuten. Also gut, wenn Sie darauf bestehen. Bobo ist so ein Typ, der mit allen möglichen Leuten verfeindet ist. So? Außerdem leitet er die Firma, ich sag's nicht gern, leitet er die Firma auf eine Weise, die ihn leider ziemlich erpressbar macht. Ich fürchte, es laufen da einige illegale Praktiken. So etwas ist hier nicht ungewöhnlich. Aber was meinen Sie genau mit illegalen Praktiken? Die Firma Trevisan hat seit Jahren mittels Bestechungsgeldern an korrupte Finanzbeamte systematisch Steuern hinterzogen. Ferner einen Teil der Abrechnungen gefälscht und zusätzlich Immigranten für die Nachtschicht eingesetzt, für die weder Steuern noch Versicherungsbeiträge abgeführt wurden. Bobo hat die armen Burschen so schlecht behandelt, dass ich mich genötigt sah, ein Wohnheim für sie einzurichten, wobei mich Signora Trevisan, eine Seele von einer Frau, tatkräftig unterstützt hat. Und just gestern Nacht... Ja? Gestern Nacht hat er die gesamte Nachtschicht rausgeworfen. Aha. Und warum? Offenbar hat er 2 von ihnen bei homosexuellen Handlungen ertappt. Und darauf gleich alle entlassen? Mir kam das auch übertrieben vor. Ich habe einen Anruf vom Verwalter des Wohnheims, einem gewissen Forbes, bekommen und bin heute Morgen gleich dorthin gefahren. Danach fuhr ich ins Büro, um mit Bobo die Sache zu besprechen und was mich dort erwartete. Ja, das war ein echter Schock. Warum ist denn Signor Posenato mitten in der Nacht in der Firma aufgekreuzt? Doch nicht, um die Leute zu feuern. Das hätte er auch am nächsten Tag tun können. Tja, das weiß ich wirklich nicht. Entweder er wollte kontrollieren, ob die Nachtschicht ordentlich arbeitete, er hat den Immigranten von Anfang an nicht über den Weg getraut, oder er hatte schon einen Verdacht, was die homosexuellen Neigungen der beiden Jungs betrifft und wollte sie auf frischer Tat ertappen. Sind die beiden Burschen noch irgendwo greifbar? Sie werden sie sicher im Wohnheim antreffen. Aha. Es ist natürlich möglich, dass die zwei sich an Bobo rächen wollten. In der folgenden Nacht half mir Kwame, Bobos Leichnam, der sich noch im Kofferraum des Audi befand, in die Familiengruft der Trevisan zu bringen. Da sich immer der älteste Sarg an oberster Stelle befand, damit der neuen Toten Platz machen konnte, wenn die Gruft voll war, trafen wir auf den von Signor Trevisan. Es brauchte eine Weile, bis wir die festen Schrauben gelockert und den Sargdeckel geöffnet hatten. Bobo fand seinen Platz auf den Knochen des alten Trevisan, was mir irgendwie richtig erschien. Ich hauchte noch einen Kuss auf das Holz, das Mimis toten Körper barg. Kwame brachte den Audi in einen alten Schuppen hinter der Villa Caritas. Vier Wochen waren vergangen. Bobo war noch immer verschwunden. Mittlerweile glaubte niemand mehr, dass er noch lebte. Paola und ich hatten die Trevisan-Villa bezogen. Unsere Luxuswohnung hatte ich Kwame überlassen. Der Senegalese wartete schon vor dem Eingang. Auf der Gartenmauer stand in meterhohen Lettern: Neger raus aus dem Veneto. Boss! Hey Kwame! Was ist denn das für eine Sauerei? Ich werde mich bei der Verwaltung beschweren. Ich wusste schon immer, dass hier vorwiegend rassistische Idioten wohnen. Weißt du, was heute in der Zeitung steht? Sieh dir das an. Marokkaner und Ägypter des Mordes an verschwundenem Industriellen verdächtigt. Hm. Azzedine und Farouk? Genau. Die Polizei hat die beiden gefasst. Da steht, dass Azzedine ein Klappmesser bei sich hatte, an dem Blutspuren festgestellt wurden, die mit Bobos Blutgruppe übereinstimmen. Ich glaube aber nicht, dass sie genug Belastungsmaterial haben, um ihnen wirklich was anzuhängen. Was meinst du? Hm? Immerhin sind wir vorerst in Druck los. Hm? In der letzten Zeit hatte ich ständig das Gefühl, die Polizei würde mich verdächtigen. Ha? Weißt du was? Von jetzt an behältst du den Wagen. Hier ist der Schlüssel. Ja, komm, steig ein. Du fährst jeden Morgen pünktlich um 7:30 bei uns in Quinzano vor. Dann bleibst du den ganzen Tag an meiner Seite oder wartest im Auto. Und abends bringst du mich wieder nach Hause. Jawohl, Boss. Es fällt dir hoffentlich nicht schwer, morgens aus dem Bett zu kommen. Ich hasse es, wenn Leute sich verspäten. Nein, Boss. Also, wir fahren jetzt erstmal zur Villa Caritas, holen Forbes ab. Ich habe einiges mit ihm zu besprechen. Und dann in die Firma. Geht klar, Boss. Wo bin ich? Er wacht auf. Mo, um Gottes Willen, beweg dich nicht. Ich ruf den Arzt. Du bist im Krankenhaus. Allmählich kam meine Erinnerung zurück. Willst du was trinken? Der Hund, die Reißzähne, das Blut. Der Dobermann hatte mich angesprungen. Schnappende Zähne, teuflisch blühende Augen. Dann blutüberströmte Finsternis. Ruhig, Mo. Du bekommst gleich eine Spritze gegen die Schmerzen und dann wirst du noch eine Weile schlafen. Mimi. Morris, mein Junge. Forbes, sieh, was ist passiert? Sie haben lange geschlafen. Der Hund hat Ihnen das Gesicht zerfetzt. Ha? Sie wissen doch noch, dass wir vorgestern gemeinsam zum Büro gefahren sind. Mein Gesicht zerfetzt? Bandagiert. Sie werden am Freitag operiert. Man wird Ihr Gesicht und Ihr Ohr mit Haut von Ihrem Bein remodellieren. Aha. Bis dahin werden Sie sediert. Das ist bei Verstümmelungen so üblich, sagt der Arzt. Den Namen werde ich mein Leben lang behalten. Wenigstens gibt es einen Lichtblick. So? Ja. Es sieht so aus, als sei Bobo nur entführt worden. Was? Bewegen Sie sich nicht, bitte. Ja. Seine Frau hat einen Brief mit einer Lösegeldforderung erhalten. Jetzt wird es nicht mehr so leicht sein, als Azzedine und Farouk die Tat anzuhängen, nicht wahr? Was zum Teufel geben mich diese beiden Schwuchteln an, wo ich jetzt mit zerfetztem Gesicht anliege? Es ist mir doch scheißegal, was bei dem passiert. Splendide Mendax. Mein Leben ist für immer zerstört und Sie behelligen mich mit dem Schicksal dieser Perversen. Morris! Sie haben sich mir gegenüber immer sehr großzügig gezeigt. Und ich kann Ihnen nicht genug dafür danken, aber Tatsache ist, dass ich Farouk wirklich ins Herz geschlossen habe. Er ist ein liebenswerter und zartfühlender junger Mann. Und was seine sexuellen Neigungen angeht, nun, das ist wohl seine Privatsache. Übrigens war auch Michelangelo homosexuell. Hm. Und Sokrates ebenso. Ich kann einfach nicht glauben, dass ein so guter Mensch wie Faruk einen Mord begehen kann. Deshalb werde ich mein Möglichstes tun, dass er nicht verurteilt wird. Ich lasse Sie jetzt in Ruhe. Werden Sie gesund. Nach Forbes Abgang fiel mir siedend heiß ein, dass ich 2 Tage zuvor den Mantel angehabt hatte, in dessen Tasche sich immer noch die Erpresserbriefe befanden. Warum hatte ich sie nicht entfernt, verbrannt oder so? Wo war mein Mantel? Ich fragte den Pfleger. Der sah im Schrank nach. Von dem Mantel fehlte jede Spur und damit auch von den Erpresserbriefen. Was hatte Forbes gemeint, als er sagte, ich werde mein Möglichstes tun, dass er nicht verurteilt wird? Mit dieser nagenden Ungewissheit und hilflos ans Bett gefesselt, konnte ich im Moment nichts anderes tun, als meinen Schutzengel Mimi um Beistand zu bitten. Wiederum 2 Tage später kam Antonella zu Besuch. Sie hatte verweinte Augen. Oh, Morris. Warum musste uns das alles passieren? Und nun haben wir diesen schrecklichen Brief bekommen. Genau den gleichen wie bei Mimi. Ich verstehe nicht, wie Gott es zulassen kann, dass unsere Familie gleich 2-mal heimgesucht wird. Ich muss dir noch etwas anderes sagen, Morris. Etwas Furchtbares. Inwiefern ähnelt der Brief denn dem von damals? Alles ist aus Büchern und Zeitungen ausgeschnitten. Kein einziges handgeschriebenes Wort. Inspektor Marangoni, welche Überraschung. Signora Posenato, würden Sie uns bitte einen Moment alleine lassen? Herr Inspektor, ja, natürlich. Wir müssen uns leider noch einmal unterhalten, Signor Douglas. Es gibt da einige Unklarheiten. Wie Sie wissen, haben wir einen Marokkaner und einen Ägypter verhaftet, die des Mordes an ihrem Schwager verdächtigt werden. 2 junge Männer, denen ich in jeder Hinsicht behilflich war, die mir jedoch meine Freundlichkeit mit unmoralischen und perversen Aktivitäten während der Arbeitszeit vergalten. Dafür wurden sie von meinem Schwager zu Recht gefeuert und den Rest können Sie sich ja wohl denken. Nun, was den Charakter der beiden Unglücklichen angeht, möchte ich mir keine Spekulationen anmaßen. Weit interessanter ist jedoch der Umstand, dass Signora Posenato nach der Verhaftung der Verdächtigen diesen unerfreulichen Brief erhalten hat, der in Stil und Inhalt exakt dem Erpresserschreiben gleicht, das die Familie Trevisan nach der Entführung ihrer Tochter vor 2 Jahren erhielt. Wie erklären Sie sich das? Wie können Sie eine Erklärung von mir verlangen, wenn Sie selbst im Dunkeln tappen? Zumal ich seit einigen Tagen in diesem Krankenhaus liege. Dann sage ich es Ihnen. Ich glaube, dass es sich in beiden Fällen um ein und denselben Täter handelt. Als er sieht, dass 2 Unschuldige wegen Mordes angeklagt werden, bekommt er Anwandlungen von Gewissensbissen. Sein Ziel ist es, die Polizei davon zu überzeugen, dass es sich um eine Entführung und nicht um Mord handelt, um damit die Angeklagten zu entlasten. Man konnte dem allmächtigen Gott nicht genug danken, dass Polizeibeamte nicht einen Funken Verstand besaßen. Haben Sie vielleicht eine Idee, wer derjenige sein könnte? Also gut, ich hätte diesen Schritt schon früher tun sollen, aber aus Loyalität zu meinem Schwager und seiner bedauernswerten Frau habe ich bisher geschwiegen. Ich habe an Bobo seit einiger Zeit eine gewisse Rastlosigkeit beobachtet und Grund zu der Annahme, dass eine Frau dahinter steckt. Bobo verschwand immer öfter einfach für ein paar Stunden und hielt sich abends oder nachts im Büro auf. Warum hat er wohl diesen bissigen Hund angeschafft? Doch nur um Störenfriede vom Gelände fernzuhalten, während er sich mit seiner Geliebten vergnügte. Scusi, was wollen Sie damit sagen? Sie zwingen mich, es auszusprechen. Bobo hat das Ganze inszeniert und ist mit seiner Geliebten durchgebrannt. Was? Überlegen Sie doch, Inspektor. Seine Leiche wurde nie gefunden. Nicht einmal sein Wagen hat man entdeckt. Das Durcheinander in seinem Büro, das bisschen Blut, das von einem Schnitt in den Finger stammen könnte, ein unterbrochenes Telefongespräch mit der Polizei und schließlich der Erpresserbrief. Ich bin sicher, Bobo hat ihn selbst verfasst. Aha. Denn im Grunde seines Herzens ist er ein anständiger Kerl. Und die Tatsache, dass 2 Unschuldige wegen seiner Ermordung angeklagt werden sollen, hat ihn gequält. Sie beeindrucken mich, Signor Douglas. Ach so, in In der Schublade vom Bobos Schreibtisch befindet sich, wenn mich nicht alles täuscht, ein Ordner mit der Aufschrift Massimina Trevisan. Darin hat Bobo Zeitungsartikel und Dokumente zu Massiminas Entführung aufbewahrt. Dort befanden sich auch, Bobo hat sie mir einmal gezeigt, die Erpresserbriefe. Die sind allerdings verschwunden. Wenn Sie in dem Ordner nachsehen, werden Sie alles Mögliche, nur keine Briefe mehr finden. Er brauchte sie als Vorlage für sein eigenes Erpresserschreiben. Signor Douglas, ich danke Ihnen für Ihre Auskünfte. Als Inspektor Marangoni gegangen war, kam Antonella wieder herein. Du wolltest mir etwas sagen, Antonella, als wir unterbrochen wurden. Ich habe Briefe gefunden. Heute Morgen. Gott, was für Briefe? Ich habe sie unter seinen Kommunionsfotos gefunden. Bobo hatte eine Affäre. Eine schmutzige Affäre. Ach, Tonja. Das tut mir unendlich leid. Das geht schon seit Monaten so. Es ist entsetzlich. Ich fürchte, du musst deine Entdeckung der Polizei mitteilen. Da schuldest du diesen armen Immigranten. Bobos Verschwinden hat möglicherweise mit dieser Frau zu tun. Ja, ja, ich weiß. Oder hast du etwa mit dem Mädchen gesprochen? Weißt du, wer sie ist? Nein, es gibt keinen Namen. Sie unterschreibt immer mit deine Bimbetta oder deine heiße Puppe. Es geht immer nur um Sex. Oh, Moritz. Mit dieser neuen Wendung standen meine Karten gar nicht so schlecht, dass die Polizei meine Theorie von dem durchgebrannten Pärchen glauben würde. Eine Woche nach der Operation ging es mir erheblich besser. Sie hatten mein Gesicht mit Pflastern verklebt, unter denen die Haut zusammenheilen sollte. Ich konnte wieder aufstehen und genehmigte mir einen kleinen Ausflug in die Freiheit. Nach dem Mittagessen fuhr ich mit einem Taxi in die Villa nach Quinzano. Aber Paola war nicht da. Niemand war da. Ich legte mich auf das Doppelbett, in dem Mimi gemeinsam mit ihrer Mutter geschlafen hatte, und genoss die Stille und die Atmosphäre des Friedens. Dann schnarrte das Telefon. Der Anrufbeantworter sprang an. Leider sind wir nicht zu Hause. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Mille grazie. Bist du da, Julie Femme? Ich warte auf dich. Mit einem Schlag war ich hellwach. Raste die Treppe hinunter, raus ins Freie. In der Garage fehlte Paolas Lancia. Nur die alte Rostlaube, der Fiat von Mama, stand herum. Nach einigen Versuchen kriegte ich ihn flott. Wie Paola hatte auch ich einen Schlüssel zu unserem ehemaligen Apartment behalten. Auf Zehenspitzen schlich ich die Wendeltreppe hinauf. Ich spähte ins Schlafzimmer. Mein erster Blick fiel auf Paola. Sie kauerte auf allen Vieren. Dann sah ich Kwames muskulösen Körper. Er bearbeitete sie von hinten, was sie in ekstatische Zuckungen versetzte. Ich blieb wie angewurzelt an der Treppe stehen, zusammen mit Mimi, die ich neben mir spürte. Gemeinsam betrachteten wir die Schändung meiner Ehe. Oh, oh Boss. Wir dachten, Sie wären noch im Krankenhaus. Ihr scheint ja Spaß zu haben, hinter meinem Rücken. Oh, mach keine Tragödie daraus, Mo. Zieh dich aus und mach mit. Was ist schon dabei? Gönn mir auch mal was. Yeah. Ich weiß über alles Bescheid, Mo. Kwame hat es mir gesagt. Aber wir lassen dich nicht hängen. Wir lassen dich nicht hängen. Oh. Boss. Mo. Wir lieben dich. Mir wurde schwindelig. Ich hab noch Kontakt. Die nackte Paola, auch, der schwarze Hühner und das Zimmer verschwammen zu einem einzigen grauen Wirbel. Oh, komm. Wie hatte ich nur diese Hure heiraten und diesen Straßenneger in meine Wohnung lassen können? Sei kein Frosch. Mit einem Schlag wusste ich, was zu tun war. Was zögerst du, Mo? Komm her. Wir lieben dich. Na gut. Ich gehe nur kurz nach unten und mache uns ein paar Drinks. Aber danach müsst ihr mir für alles bezahlen. Was immer du willst. Und zwar in harter Währung. Aber überleg es dir ja nicht anders. Mimi, gib mir die Kraft, diese Aufgabe durchzuziehen. Tu es, Marie. Es wird nicht umsonst sein. Am Ende ist allen gedient. Ich füllte 3 Gläser mit Eis, Gin, Tonic Water und je einer Scheibe Zitrone. Im Bad mussten noch Paolas Beruhigungstropfen sein, die sie in Stresssituationen nahm. Ja, was? Das Fläschchen stand im Schrank. 30 Tropfen pro Glas. Nein, das dürfte genügen. Ist schon okay. Die 2 Gläser mit dem Beruhigungsmittel stellte ich auf ein Tablett. Mein Glas trank ich halb aus und behielt es in der Hand. Wo bleibst du denn, Mo? Bin schon da. Ich hab die Zitronen nicht gleich gefunden. Oh, danke, Mo. Du bist so süß. Chin chin. Sante. Salute. Paola zerrte an meiner Hose und griff mir zwischen die Beine. Mein Blick fiel auf Kwames anschwellenden Penis. Schicksalsergeben streckte ich die Hand nach ihm aus. Ach. 50 Minuten später lagen meine Frau und der Neger befriedigt und erschöpft auf dem großen Bett und schliefen. Ich schloss alle Fenster, ging hinunter, beseitigte Spuren und wusch die Gläser ab. Dann drehte ich sämtliche Gashähne auf. Verdammte Scheiße. Ausgerechnet jetzt. Wer ist das? Ich stand hinter der Eingangstür und lauschte mit angehaltenem Atem. Hey, Digga, komm raus! Komm raus, sieh dir an! Was hier mit deinem Luxusschlitten? Verpiss dich hier, sonst geht's dir genauso! Drecksdigger! Es waren irgendwelche rassistischen Nachbarn, die wahrscheinlich gerade den Mercedes demoliert hatten. Schlagartig wurde mir klar, was das Ganze bedeutete. Mimi steckte dahinter. Sie wollte mir einen Tipp geben. Klar. Ich schnappte aus einer Schublade einen Filzstift und beschmierte die Wände des Wohnzimmers mit Hetzparolen. Tod allen stinkenden Negern. Es lebe die Lega Nord. Das Veneto muss sauber bleiben. Obwohl man die Luft kaum noch atmen konnte, musste ich noch einmal nach oben ins Schlafzimmer, um den Wohnungsschlüssel aus Paolas Handtasche zu holen. Ich ließ ihn außen im Schloss stecken. Es war typisch für Paola, dass sie immer vergaß, ihn abzuziehen. Irgendwie mussten die Rassisten ja in die Wohnung gekommen sein. Dank Mimis schützender Hand sprang der Fiat sofort an. Und pünktlich zum Abendessen lag ich wieder in meinem Krankenhausbett. Niemand hatte meine Abwesenheit bemerkt. Ich bat um ein starkes Schlafmittel. Signor Dagmar? Hallo. Hallo. Signor Dagwars. Sie, Herr Inspektor. Wie geht es Ihnen? Ich fühle mich noch sehr schwach. Aber wenn Sie Fragen an mich haben... Nein. Keine Fragen. Ich muss Ihnen leider etwas mitteilen. Ihre Frau ist tot aufgefunden worden. Was? Zusammen mit ihrem schwarzen Assistenten. Was? Ja, beide lagen tot und nackt. Nackt? Meine Frau und Kwame? Oh mein Gott, das ist nicht wahr. Sagen Sie, dass das nicht wahr ist? Es scheinen irgendwelche Rassisten gewesen zu sein, die sich an der Anwesenheit des Schwarzen in der Wohnanlage gestört haben. Sie haben alle Gashähne aufgedreht. Sie hat mich betrogen. Ich kann es nicht fassen. Stimmt es, dass Sie dem Schwarzen Ihre Wohnung überlassen haben? Ja, er hat für mich gearbeitet. Ich kann nicht mehr. Das ist zu viel. Warum sterben auf einmal alle Menschen um mich herum? Bitte sagen Sie dem Pfleger, ich möchte ein Beruhigungsmittel. Ich ertrage das nicht mehr. Es tut mir so leid, Signor Dagwars. Schön, dass du gekommen bist, Antonella. Das Leben muss weitergehen. Wir müssen uns jetzt gemeinsam um die Firma kümmern, Morris. Ja. 2 Monate nach den tragischen Ereignissen hatte ich Antonella in die Villa Trevisan, die ich nun allein bewohnte, zum Abendessen eingeladen. Lass uns in den Salon gehen. Die schrecklichen Erfahrungen der letzten Zeit hatten ihren Zügen eine geläuterte Schönheit verliehen. Inspektor Marangoni war noch einmal bei mir. Die Polizei geht jetzt davon aus, dass Kwame Bobo umgebracht hat. Obwohl es einige Ungereimtheiten in der Sache gäbe. Zum Beispiel die Identität von Bobos Geliebter. Wir sollten das Ganze auf sich beruhen lassen. Ja, Morris. Ich habe an den Verkauf meiner Wohnung gedacht. Sie erinnert mich zu sehr an Bobo. Ich könnte mir vorstellen, hier einzuziehen. Würde das bedeuten, dass ich ausziehen soll. Ganz und gar nicht. Die Villa Trevisan ist groß genug für uns beide. Außerdem würden wir eine Menge Geld sparen und sie ist nicht mit traurigen Erinnerungen belastet. Weder für dich noch für mich. Du hast völlig recht, Tonja. Du Armer. Du musst doch glauben, dass unsere Familie dir nur Unglück gebracht hat. Nein. Nicht, solange ich dich habe, Antonella. Mr. Duckworth wird verfolgt. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Tim Parks. Aus dem Englischen von Sabine Lohmann. Es sprachen Morris Duckworth, Barnaby Metschurat. Paola Trevisan, Sandra Gerling. Forbes, Heinrich Giskes. Antonella Trevisan, Caroline Junghans. Bobo Posnato, Bernd Gnann. Sowie Hede Beck, Nico Eleftheriadis, Rudolf Kugelsberger, Yassin El-Haruk, Jo Jung, Horst Koterba, Svenja Liesau und andere. Hörspielbearbeitung Sabine Grimkowski. Ton und Technik Burkhard Pitzer-Landeck und Beate Dürrschnabel. Regieassistenz Nicole Paulsen. Musik Lisa-Marie Neumann. Regie Philipp Brühl. Produktion Südwestrundfunk 2017. Dramaturgie Uta Maria Heim.